Jesus sprach zu ihnen, »Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sprechet, wir sind sehend, bleibet eure Sünde.«